meldet nicht mal eine kleine Spur von Reue. Denn auch dieser Tag beginnt mit Pauken und Trompeten, so wie jeder Tag in Jericho beginnt. Angriff über die Wiese, als Forschungsprivileg dürfen ein, zwei Auserwählte mit. Denn einem ungeformten Leben eine Richtung vorzugeben, ist ein einträgliches Geschäft. Dann der Tag, 5 Jahre später. Auf dem kleinen Markt in Gaza, wo das Treiben steht, an Lebenslust gewinnt. Doch hier beginnt der Tag mit Bomben und Raketen, doch da Anschläge nicht vorsehbar sind. Zerreißt ein kurzes Krachen, genau in dem Moment, diese kleinste Atmosphäre und macht blind. Nur für den Friedensprozess, der hier eigentlich greifen müsste. Und das wird heute nicht sein und morgen nicht sein. Der Tag wird alles wieder ganz normal. Gehst morgens früh zur Arbeit, kehrst abends nicht mehr heim. Viele Leute mit, irgendwelche Leute mit. Beim nächsten Aufruf selber dran. Den Marschbefehl erhält der Selbstmordattentäter-Chef. Der eine Grund als Wahnsinn, der andere Geschäft. Mag sein, du lebst schlecht in Armut. Viele stinken in Kandahar. Bleib auf dem Teppich, der Richo. Freiheit willkommen, nur nicht dies Jahr. Stein um Stein, wer tat den ersten Schritt? Amerika war mit dabei, wann zieht ihr euch zurück? Land im Land, die Grenze quer im Hirn. Was zusammen nicht leben kann, muss sich wohl zerstören. Komm!